Was höre ich da? Du willst nicht mit auf den Ball? Nein, meine Liebe, ich gehe nicht mit. Ich fühle mich nicht ganz wohl und möchte mich ausruhen. Wenn du dich nicht wohl fühlst, dann bleibe ich auch hier. Das ist meine Pflicht. Ich bin deine Frau und ich nehme meine Pflichten ernst. Bei einem Mann wie dir hat eine Frau ja leider nur wenig Gelegenheit, ihren Pflichten nachzukommen. Ich möchte diesen seltenen Augenblick nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ich bleibe. Ich mag nicht, wenn sich alles um mich kümmert. Mein Bedarf an opferbereiten Damen ist gedeckt. Das dürfte auch der Grund sein, warum du heute Abend nicht auf diesen Ball gehst. Du hast Angst, dass du dort Chlorinette triffst. Was? Man erzählt sich, dass sie vorgestern einen Selbstmordversuch gemacht hat. Wenn du alles glaubst, was man sich in Paris erzählt. Liebst du sie nicht mehr? Ich habe sie nie geliebt. Glaub mir, Ariane, diese Unterhaltung ist überflüssig. Geh auf diesen Ball und amüsier dich. Wärst du glücklicher, wenn wir uns scheiden ließen? Was sollte ich denn plötzlich mit meiner Freiheit anfangen? In diesen ganzen 10 Jahren habe ich mir noch kein einziges Mal vorgestellt, dass ich mit einer anderen Frau verheiratet sein könnte. Hast du dir auch nie vorgestellt, dass ich einen anderen Mann hätte heiraten können? Ich kenne keinen Mann, den ich dir hätte wünschen mögen. Von mir selbst abgesehen. Ich frage mich oft, warum du mich bei dir behältst. Was für ein hässliches Wort. Seine Seele behält man nicht bei sich. Du bist nämlich meine Seele. Ich bin nicht sehr schön, ich weiß. Und nur eine ideale Schönheit hätte vielleicht Aussichten, dich weiterhin zu fesseln, nachdem die erste Neugierde verflogen ist. Es ist doch seltsam und ungerecht, dass unser ganzes Seelenglück von geometrischen Formen abhängt. Denn was ist Schönheit anderes? Ich finde es sehr dumm. Das Leben ist zu kurz, um lange nachzudenken. Chlorins Körpermaße waren doch vollkommen, nicht wahr? Das ja, äußerlich. Aber es war nichts dahinter. Man kommt sich plötzlich vor wie ein Tourist vor einer Sehenswürdigkeit. Moment, wo willst du hinaus? Ich verspüre nicht mehr die geringste Lust, dich mit Chlorin zu betrügen. Ich weiß, wir beide sind ein nicht alltägliches Ehepaar, Ariane, voller liebenswürdiger Nachsicht. Aber selbst der Ehebruch verlangt ein Minimum an Anstand. Vergiss das bitte nicht. Chlorinette wollte sich umbringen, weil sie ein Kind von dir erwartet. Wusstest du das? Lächerliche Situationen sind mir schon physisch unerträglich. Du musst lernen, sie zu ertragen. Du wärst ein besserer Mensch, wenn du nicht so viel Angst davor hättest, dich lächerlich zu machen. Ich bin, wie ich bin. Wenn das Kind zur Welt kommt, so wird es keinen Vater haben. Du gibst doch zu, dass ich niemals einer bin. Du bestehst doch nicht darauf, dass wir uns scheiden lassen und ich diese kleine Gans heirate. Das wäre einfach ungerecht. Wem gegenüber? Du bist wunderbar, Ariane. Und die einzige Frau, die mich nie enttäuscht. Ich frage mich, warum ich dich überhaupt betrüge. Es macht mich immer misstrauisch, wenn du so höflich bist, George. Jetzt aber Schluss mit der Philosophie. Geh schnell zum Ball. Nein, ich möchte heute nicht tanzen, glaub es mir. Es ist mir sehr ernst, George. Zum ersten Mal in meinem Leben fürchte ich, du könntest mich enttäuschen. Wegen dieser dummen Geschichte? Grotesk. Aber warte, du hast mir auf eine Idee gebracht. Mademoiselle Suppot? Maître. Wollen Sie bitte sofort Mastu anrufen. Wenn er nicht zu Hause ist, lassen Sie sich sagen, wo Sie ihn finden. Er soll auf der Stelle hierher kommen. Jawohl, Monsieur. Was hat denn Mastu mit der ganzen Sache zu tun? Liebste Ariane, weißt du nicht, dass Mastu schon seit Monaten wie ein Gymnasiast in Chlorinette verliebt ist? Er schläft nicht mehr und hat sich schon zweimal gefragt, ob sie ihn heiraten wolle. Und du bildest dir ein, dass Mastu dein Kind übernimmt? Warum nicht? Er ist es gewohnt, sich um meine Produktion zu kümmern. Du siehst, Ariane, alles arrangiert sich. Mach mir jetzt die Freude und geh tanzen. Du bist so schön heute Abend, Ariane. Oh. Weck mich, wenn du nach Hause kommst. Ich möchte wissen, ob du Erfolg gehabt hast. Ariane. Monsieur Mastu wird jeden Moment hier sein. Sie Schwein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe alles gehört. Sie lauschen also an den Türen. Ja, seit ich Sie liebe, nehme ich mir dieses Recht. So erfahren Sie viel zu viel Geheimnisse, bestes Übel. Ich hasse Sie. Das ist der beste Dienst, den Sie mir leisten können. Abgesehen von Ihrer Stenografie. Wenn der Himmel das geschehen lässt, werde vielleicht ich Gerechtigkeit üben. wenn ich genug gelitten habe. Nein, Zippo, Sie sind zu hässlich. Sie werden nie genug gelitten haben. Vielleicht sterbe ich einmal ermordet von einem hübschen Mädchen, aber gewiss nicht von Ihnen. Sie, Sie gemeines Ungeheuer. Ach, was denn los? Bist du krank? Nein, alter Gauner. Ich hatte einfach Lust, dich ein wenig bei mir zu haben. Da feiern wir in Maxime Pilus Ehrenlegion mit 3 Ministern, darunter dem Justizminister, dem ich so viel zu verdanken habe, und du scheust mich mitten im Diner auf, nur weil du dich langweilst? Ich mag dich ebenso gern, Mastü. Du bist mein einziger Freund. Brauchst du Geld? Im Gegenteil. Ich werde dir jetzt einen Vertrauensbeweis liefern, völlig umsonst. Das wäre das erste Mal. Also, wie viel brauchst du? Nichts. Du machst mir Angst. Ich habe das Gefühl, dass es dann noch viel teurer wird für mich. Bist du eigentlich blind, Mastü? Nein. Warum? Hast du denn gar kein Gewissen? Du siehst doch, dass das Mädchen nicht mehr aus noch ein weiß. Welches Mädchen? Chlorant. Hat es schon wieder eine Szene mit Chlorant gegeben? Siehst du wirklich nicht, was allen anderen in die Augen springt? Was zum Donnerwetter soll ich denn sehen? Das weißt du sehr gut. Oh, nur weil man mich 2 oder 3 Mal mit ihr beim Essen gesehen hat, erzählt man dir jetzt irgendwelche Geschichten. Deswegen wirst du doch nicht an meiner Freundschaft zweifeln, George. Für mich ist die Freundschaft etwas Heiliges. Und die Liebe? Ist sie dir nicht auch heilig? Ja, wieso Liebe? Du musst doch zugeben, dass du sie furchtbar schlecht behandelst, die Ärmste. Jedes Mal, wenn ich sie treffe, ist sie ganz in Tränen aufgelöst. Bist du sicher, dass das meinetwegen ist? Ja, warum denn sonst? Vielleicht deinetwegen? Ich habe Chlorant noch nie wehgetan. Ich war immer sehr nett zu ihr. Das ist es ja. Viel zu nett. So wie du darf man mit den Gefühlen einer Frau nicht spielen. Chlorant liebt dich. Aber das ist doch nicht möglich. Sie ist doch deine Geliebte. Bitte betone nicht auch noch, was für mich an der Entwicklung so schmerzhaft ist. Chlorant war meine Geliebte, das ist wahr. Aber seit einiger Zeit ist sie es nicht mehr. Davon hast du mir kein Wort gesagt. Ich verschicke nicht auch noch Anzeigen, wenn mich eine Frau verlässt. Du hast ihre Unerfahrenheit und Jugend ausgenützt und sie zu deinem Spielzeug gemacht. Zu meinem Spielzeug? Ja! Erschrickst du jetzt nicht selbst vor diesem Wort? Nein, solange ich es nicht verstehe... Soll ich noch deutlicher werden? Ist es wahr, dass du so weit gegangen bist und ihr eines Tages einen Heiratsantrag gemacht hast? Hat man dir das gesagt? Ja, das hat man mir gesagt. Ja, versteh doch. Sie hat so geweint an diesem Tag. Sie war so unglücklich. Da bin ich immer ein bisschen weich geworden. Ja, jetzt schämst du dich allmählich, nicht wahr? Aber reden wir ruhig offen miteinander. Vergiss einmal, dass du mit mir sprichst. Erwartet sie ein Kind von dir? George, ich schwöre dir, ich habe sie nicht einmal angerührt. Schön, das beruhigt mich. Aber versteh mich recht. Wer schachtelweise Schlaftabletten schluckt, muss seine Gründe haben. Chlorant hat Schlaftabletten geschluckt? Ja, vorgestern. Aber beruhige dich, sie ist gerettet. Ja, was soll denn aus ihr werden? Du bist sehr leichtfertig, mein lieber Mastü. Was kann ich denn tun? Bei solchen Gefühlssachen habe ich einfach keine Übung. Ich weiß. Du hast so viel Geld, aber das Wesentliche entgeht dir doch. Das Wesentliche? Ja. Das ist jetzt keine Anspielung. Ich meine damit die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Ein guter Mensch, der dich liebt. Ein Heim. Wer weiß, vielleicht auch ein Kind. Ich bin fast sicher, dass du sehr gern einen kleinen Mastü hättest, nicht wahr? Ich gebe die Hälfte von allem, was ich habe, für einen Sohn. Ja, ja. Ein schöner Traum. Aber Schluss jetzt. George. Ja? Du meinst also, dass man einsam ist im Leben? Einsam wie in einer Wüste. Wenn ich Sie nochmals zum Essen einlade, in ein sehr gutes Restaurant, und Sie nochmals frage, glaubst du, dass sie dann Ja sagt? Bestimmt. Aber wenn sie wieder nur weint und keine Antwort gibt? Aber das heißt doch so viel wie Ja, du du Schafskopf.